was zu meiner Person. Ich arbeite hier in Dresden für das Netzwerk für Demokratie und Courage. Wir sind ein Verein, die sich mit antirassistischer Bildungsarbeit auseinandersetzen und auch mit, also auch sexismuskritisch versuchen, das zu integrieren, indem wir da verschiedene Projekttage zu anbieten. Ich selbst habe hier an der TU Dresden studiert und habe versucht, meiner Diplomarbeit zu schauen, inwieweit Schwule und Lesben und Transpersonen in Lehrbüchern abgebildet werden, was ich auch vorher schon wusste, dass sie es nicht werden, und genau das wollte ich ja darstellen, und dahinter bin ich auch gekommen, und ich werde mich wahrscheinlich auch des Öfteren immer mal darauf beziehen, was damit zusammenhängt. Ich habe mich ein Jahr lang damit beschäftigt, das heißt, da habe ich auch am meisten Beispiele wahrscheinlich im Kopf. Zum Vortrag selbst, ich habe keine Überschrift gefunden, deswegen habe ich diesen Begriff gewählt, der das aber auch ganz gut symbolisiert. Kurz zu dem, was jetzt gleich kommt, die Abfolge, also es sind alles PowerPoint-Folien, das heißt nicht, wenn irgendwie eine Folie auf der anderen folgt, dass diese Geschichten, ich glaube, ich stehe mal kurz auf, dass diese Geschichten, die da draufstehen und diese historischen Erzählungen, dass die auch wirklich so stringent verlaufen sind und irgendwie abgeschlossen sind und dann ist das nächste losgegangen, sondern das verkettet sich immer, das verzahnt sich, also wie halt Geschichte so ist. Genau, ich werde die Begriffe Mann, Frau, Schwul, Lesbisch, Trans, Tunte und so weiter benutzen, wenn ich für mich persönlich denke, dass es historisch und auch nach sozialen Tatsachen und politisch notwendig ist. Noch was wollte ich sagen? Ich fände es sehr schön, wenn Verständnisfragen vielleicht gleich durch ein kurzes Zeigen irgendwie noch kurz nachgefragt wird, aber so Anmerkungen oder auch schon Diskussionsvorschläge würde ich mich freuen, wenn wir das dann am Ende machen. Also da ist auf jeden Fall eine Diskussion vorgesehen und ich fände es schön, wenn das danach stattfindet. Ansonsten könnte es sein, dass es vielleicht zu sehr dann auch die Sache sprengt und ich komme auch manchmal dann immer sehr durcheinander. Genau. Dann zu dem, was kommt. Ich habe so ein paar Begriffe halt auch willkürlich rausgesucht, wo ich denke, die könnten relevant sein für das, was jetzt folgt, mit Dingen, die sich sexismuskritisch auseinandersetzen. Zu denen komme ich dann gleich. Dann habe ich das nochmal unterschieden, weil Geschichte des Feminismus, ich habe das so leichtfertig geschrieben in dem Ankündigungstext, das habe ich aber gemacht, bevor ich angefangen habe, und festgestellt, also irgendwie, das geht nicht. Es gibt da zwar Bücher zu, aber ich finde es einfach, also eine Geschichte des Feminismus ist gar nicht so schwierig. Deswegen habe ich nochmal unterschieden zwischen Geschichte der Frauenbewegung, die es so gab. Da ist mein Blick auch stark, also es geht los mit, wie so oft, mit der Französischen Revolution und hört so in den 90er Jahren auf. Und der Blick ist auch bei mir super stark eingeschränkt. Also es gibt tausende von Sachen, lasse ich aus, weil ich sie einfach nicht weiß und bisher noch gar nicht kenne. Dann feministische Theorien. Natürlich lässt sich die Frauenbewegung nicht von der feministischen Theorie trennen. Ich habe es aber dennoch auf diesen Folien irgendwie versucht, um dann mal zu gucken, okay, was gab es denn für verschiedene Feminismen oder was gibt es denn auch für verschiedene Feminismen und inwieweit wurde sich immer wieder aufeinander auch bezogen. Und dann Diskussion. Die ist natürlich nicht, die muss nicht sein, aber ich würde mich freuen, wenn die ist. Gut, Begriffslexikon. Dieser Begriff schwirrt immer sehr oft durch verschiedene Räume und Bücher und Texte, Heteronormativität. Im Prinzip, ich habe es versucht dann irgendwie bildlich darzustellen, worauf lässt sich Heteronormativität erstmal einfach reduzieren, ästhetisch, auf den Urmenschen. Weil ganz viele Dinge, also erstmal wird davon ausgegangen, es gibt zwei Geschlechter. Das ist einmal der Mann und einmal die Frau. Und diese beiden Geschlechter, die finden sich ganz toll. Die verknallen sich ineinander und machen dann neue Geschlechter, die sich auch wieder miteinander verknallen. Der Bezugspunkt, also ich finde, das begegnet mir im Alltag immer wieder, sei es Diskussion, irgendwelche schlechten Filme oder auch schlechten Bücher, ist meistens dann der Urmensch. Also ob es das Zurechtfinden im Kühlschrank ist, die Liebe von Jungs zu baggern, das hat immer irgendwas mit dem Urmensch zu tun. Also höre ich ganz oft als Begründung, dass es darauf zurückgezogen wird. Wo ich mir sage, die müssen ein ganz schön stressiges Leben gehabt haben, wenn die das alles irgendwie gemacht haben. Genau. Also im Prinzip lässt sich darauf erstmal runterbrechen, die ganze Geschichte ist noch komplexer. So, also erstmal die Annahme von zwei klar voneinander zu trennenden Geschlechtern und auch nichts anderes. Und diese Geschlechter haben ein Begehren. Also die finden sich toll. Jetzt wird es aber komplexer. Ich habe vergessen, meine Folien in die Hand zu nehmen. So, So, das heißt, da drinnen in dem Begriff steckt ja Heteronormativität. Das heißt, es geht um irgendwelche Normen. Dass also der Blick auch darauf gelegt wird, gesellschaftlich, welche Diskurse, welche Institutionen und welche Ebenen sorgen denn dafür, dass diese Heterosexualität, diese Heteronormativität durchgesetzt wird. Dass also auch geschaut wird, in welchen Praktiken und welchen Institutionen ist diese ganze Geschichte verankert. Und da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen. So eine ganz klassische Ebene, wo es relativ deutlich wird, ist die Gesetzesebene. Also viele Gesetze sind darauf hinausgelegt, dass es Mann und Frau gibt und die in Begehren miteinander haben. Das ist zum Beispiel das Familiengesetz oder auch das Lebenspartnerschaftsgesetz. Das heißt, es muss ein extra Gesetz geben für die Menschen, für Schwule und Lesben, die eine Art Ehe, weil es darf keine Ehe sein, eingehen möchten. Und bis 1994 gab es noch einen Paragraphen, der den schwulen Sex unter Strafe gestellt hat. Der ist nicht mehr so häufig angewendet worden, aber den gab es noch. Also es gab einen Paragraphen in der Bundesrepublik, seit dem Kaiserreich, der sozusagen schwulen Sex unter Strafe gestellt hat. Also Gesetze sozusagen diese Heterosexualität auch absichern müssen, dass nichts anderes, nichts Abweichendes passiert in einer Gesellschaft. Und dann ganz einfach, muss man die Bunte, die Gala, ich habe heute die Super ILO gelesen, da habe ich auch wieder ganz viele Beispiele drin gefunden, in Zeitschriften, in Büchern, in Filmen wird das immer wieder dargestellt. Also es gibt immer Mann und Frau und davon nichts irgendwie, was irgendwas anders sein könnte. Und wenn es eben was anderes gibt, ich habe mir sagen lassen, in diesen ganzen Sendungen, GZSZ, Marienhof und so weiter, gibt es eigentlich standardmäßig das schwule Pärchen oder auch das lesbische Pärchen, dann sind die aber auch immer irgendwie die anderen. Also die sind nicht irgendwie ein Teil dieser Normalität, auch wenn natürlich niemand ein Problem damit hat, sind die aber immer so ein bisschen crazy drauf, hip, meistens haben sie gut Geld, shoppen gerne und so weiter. Also diese ganzen Klischees, die wieder eine Rolle spielen und damit werden sie auch wieder als andere gesetzt. Also Heteronormativität versucht auf mehreren Ebenen, Literatur, Film, Gesetzesebene, aber auch einfach nur alltägliche Interaktionen der Menschen untereinander, Heterosexualität abzusichern und auch als das darzustellen, als diese, als eine Dominanz darzustellen. Also Alltag zum Beispiel, irgendein Mann sitzt am Familientisch und wird von seinem Opa gefragt, dann bringst du endlich mal deine Freundin mit, er ist aber schwul, so zum Beispiel. Wo halt in einer ganz normalen Alltagsaktion oder Interaktion nochmal dargestellt wird, wie es zu sein hat. Und das ist diese Durchsetzung von Heteronormativität. Also, deswegen immer groß geschrieben, normalisierende Identitätszuschreibungen. Also das sind auch, also einmal Selbstidentitäten sich schaffen und aber auch Identitätszuschreibungen. Du bist ein Mann, deswegen hast du so und so zu sein, oder du bist eine Frau und deswegen hast du so und so zu sein. Und dazwischen und dahinter und davor gibt es nichts. Heterosexismus. Im Prinzip gibt es da keinen großen Unterschied. Also Heterosexismus und Heteronormativität sind natürlich so ein bisschen das Gleiche und sind auch ganz eng miteinander verzahnt. Da das aber auch öfters mal kommt, habe ich das mit aufgenommen. Wenn jetzt eine Unterscheidung vorgenommen werden soll, könnte man sagen, Heterosexismus ist eher so der Blick auf eine Diskriminierungsebene, also eine konkrete, praktische Diskriminierung. Und Heteronormativität versucht, diesen Gesamtblick auf eine Gesellschaft zu geben. Also versucht sehr interdisziplinär und auch eher theoretisch vorzugehen. Also so ein bisschen so ein kleiner Praxistheorie-Unterschied. Das geht aber nur auf dem Papier, das geht nicht in der Wirklichkeit. Also in der Wirklichkeit ist natürlich Heterosexismus auch Heteronormativität, was draußen so stattfindet. Nur weil das in Texten manchmal auch dargestellt wird, mitunter synonym verwendet wird oder eben dann zwischen den Ebenen, zwischen einer praktischen und einer theoretischen Ebene unterschieden wird. Queer Studies. Der Begriff Queer ist heute, würde ich sagen, im Deutschen auch so, dass er ganz oft verwendet wird. Also es gibt queere Partys, es gibt queere Gruppen und da meines Erachtens, also es ist jetzt eine Unterstellung, vielleicht nicht immer die Geschichte von Queer im englischsprachigen Raum mitgedacht wird. Also Queer klingt im Deutschen sehr gut und hat im Deutschen auch in dem Sinne keine Vergangenheit, weil er ja eher in einem positiven Sinne eingeführt wurde. Queer ist aber im englischsprachigen Raum ein früherer Schimpfbegriff und ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch heutzutage noch, vergleichbar bei uns mit Schwuchtel, Tunte und so weiter, was zu Menschen benutzt wird, die nicht normkonform leben. Und das ist die Geschichte von diesem Begriff im Englischen. Das ist also ein Schimpfwort in dem Sinne. Queers sind Leute, die nicht heterosexuell leben. Genau, also er war ein Begriff dieser sogenannten Hate Speech. Und es kam dann, irgendwann haben Gruppen angefangen, diesen Begriff positiv umzudeuten. Das heißt, Gruppen haben sich selbst queer genannt und auch einen gewissen Film, habe ich das mal so ein bisschen nachgeschaut, dass dann Leute selbst zu sich eben als Eigenidentität zuschreiben und gesagt haben, I am queer, also ich bin halt eine queere Person. Und dass es jetzt heutzutage so ist, dass es ganze queer Studies gibt. Also im englischsprachigen Raum gibt es Lehrstühle, die direkt queer Studies heißen oder queer Theory. In dem Sinne, queer versucht sich, also queer ist sehr interdisziplinär und ist sehr, sehr umfangreich und beschäftigt sich mit allen möglichen Bereichen, Literaturwissenschaft, in der Soziologie, in der Wirtschaft, also überall können Dinge queer gelesen werden sozusagen. Der Begriff selbst oder auch die Theorie selbst setzt sich sehr stark mit den Kategorien Sexualität und Geschlecht, beziehungsweise Geschlechtskörper auseinander. Also versucht auf jeden Fall von Natürlichkeiten abzurücken, also davon abzurücken, dass Sexualität etwas Natürliches ist und davon abzurücken, dass auch Geschlecht etwas Natürliches ist. Sondern dass Geschlecht und Sexualität, also auch das Begehren der Geschlechter untereinander, irgendetwas künstlich, kulturell hervorgebrachtes ist. Ich komme dann, wenn es um die Theorien geht, die feministischen Theorien, nochmal darauf, wie unterschiedlich dann dieser Konstruktionscharakter gelesen wird. Also es ist auch mal so ein Begriff, Konstruktion, aber diese Konstruktion ist sehr unterschiedlich, wie davon ausgegangen wird, dass Geschlecht und Sexualität konstruiert wird. Genau, also weil der Fokus liegt eben genau auf dieser Herstellung. Also wie werden überhaupt Männer und Frauen hervorgebracht und wie wird zum Beispiel auch Heterosexualität in dieser Dominanz hervorgebracht? Also wie passiert das, wie geschieht das? Genau, also das sind jetzt auch alles Begriffe, die ja Menschen markieren, die jetzt also kommen. Deswegen, also die Begriffe können einmal auch benutzt werden als Schimpfbegriffe, das ist durchaus möglich. Sie sind aber auch da, weil Menschen sie für sich selbst genommen haben, um damit politisch zu kämpfen. Also gerade für Intersexuelle, was zum Beispiel Menschen sind, die jetzt weder männlich noch weiblich sind, also nach gängigen, normierenden medizinischen Diskursen weder Mann noch Frau sind. Statistiken gibt es ja für alles. Statistiken gehen davon aus, dass schätzungsweise, ich glaube, jede Person von 1000 intersexuell geboren wird. Und das meistens dann darauf hinausläuft, dass noch im ganz frühen Alter bei dem Kind eine Geschlechtsanpassung vorgenommen wird. Das heißt, ein Chirurg daran rumschnippelt und meistens abschnippelt, weil das nämlich einfacher ist, als zum Beispiel einen ganzen Penis da unten ranzubauen. Genau. Und dafür gibt es den Begriff, jetzt ist er weg, geht mit H los, den kennt bestimmt irgendjemand. Ja, Hermaphrodit, genau. Gibt es auch Gruppen, die diesen Begriff als Eigenzuschreibung haben und auch Zwitter. Zwitter ist mitunter ein Schimpfwort, ich kenne das auch noch von meiner Kindheit, also wenn denn nicht funktioniert, das war es da auch mit Zwitter und wurde das benutzt. Was meinst du mit Zwitter? Zwitter. Nee. Hermaphrodit. Ja. Und Zwitter aber auch ein Begriff ist, der durchaus von Intersexuellen selbst benutzt. Trans. Kann einmal Transgender bedeuten, also ein bisschen als Art Überbegriff Transgender. Leute, die eben nicht in dieser eindeutigen Männlichkeit und Weiblichkeit unterwegs sind, beziehungsweise unterwegs sein wollen. So, also da ist auch wieder eine eindeutige Zuschreibung, ist nicht möglich oder soll nicht möglich sein, weil die Leute darauf auch keine Lust haben. Die sich dann selbst als Transgender bezeichnen, so ein bisschen dieses Trans-Bewegung zwischen diesen Geschlechtern. Also da ist dann eben viel möglich. Dann Transsexuelle. Bei Transsexuellen sind Leute, die sich als Mann zum Beispiel fühlen, wahrnehmen und Männer sind und aber gerne als Frau leben wollen. Da gibt es dann auch wieder mehrere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch eine richtig medizinische, ein medizinischer Eingriff, dass auch die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale dann männlich oder weiblich sind. Oder es hat etwas mit einer Performance zu tun, also sei es, dass gewisse Bewegungen dann eine Rolle spielen oder Klamotten und so weiter, die mit Frauen in Verbindung gebracht werden oder eben umgedreht. Es gibt dafür einmal Male to Female, also von Mann zu Frau Verwandlung oder Umwandlung und Female to Male. Das ist auch oft begegnet als Begriffe. Die werden auch von einigen Transsexuellen selbst abgelehnt, diese Begriffe. Genau, aber Transsexuelle eher Leute, die mitunter auch eine Kritik daran üben, dass zum Beispiel gewisse Leute, die es als Transgender bezeichnen, versuchen wollen, die Kategorien Mann und Frau aufzulösen und nicht mehr zuzulassen, dass Transsexuelle sagen, ich möchte aber gerne wie eine Frau leben und ich, das ist für mich als Überleben und als Leben sehr, sehr wichtig oder eben als Mann. Homophobie und Transphobie. Der Begriff Homophobie ist ein bisschen falsch, aber das sind viele Begriffe, weil es ja sowas wie Angst und klingt so ein bisschen medizinisch. Im Prinzip lässt sich es runterbrechen, Homophobie ist Schwul- und Lesbenfeindlichkeit in der Gesellschaft. Auf jeglichen Ebenen, auch wieder Gesetze, Alltagsinteraktionen und so weiter. Irgendwelche bildlichen Darstellungen, ist also Schwul- und Lesbenfeindlichkeit. Und Transphobie, dann eben allgemein eine Feindlichkeit gegenüber Abweichungen von dem binären System Mann und Frau. Also, dass dann Leute angegriffen werden, die sich da nicht einordnen lassen, beziehungsweise einordnen lassen wollen. So, könnt ihr kurz das Bild angucken? Nun ist es so, alle Begriffe, die ich ja jetzt gerade genannt habe, sind Begriffe, die Menschen markieren, die ja so ein bisschen außerhalb einer Norm stehen. Also das sind Menschen, die markiert werden, die anders sind, kann positiv als auch negativ gedeutet werden, und es gibt so Versuche auch Leute zu markieren, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Mehrheit vorhanden sind, in der Mehrheit leben, und dafür gibt es den Begriff Cisgender. Das sind also Menschen, bei denen das körperliche Geschlecht und die Geschlechtsidentität übereinstimmen, das ist auch mal in Anführungsstrichen. Woher kommt das Cis? Also gestern habe ich es noch gelesen, ich habe es vergessen. Der Mensch heißt Volkmar Siegusch, der das gemacht hat. Wenn du bei dem auf der Homepage guckst, da stand das. Warum, woher diesen Begriff? Sicherlich irgendwie griechisch oder lateinisch. Also ich könnte mir nur erklären, du hast ja in der Chemie auch Cis und Trans, was so eine Stimmung von natürlichen Molekülen, das ist quasi das Gegenteil. Also Cis ist das Gegenteil von Trans, am chemischen schon. Und ich denke, das hat auch damit was zu tun, weil das ist ja auch quasi das Gegenteil. Mhm. Aber wo der Wortstamm ja kommt, kann ich nicht. Also wie gesagt, bei Volkmar Siegusch, da ist es auf der Homepage. Genau, sind also die Markierungen von Nicht-Transgender-Personen. Wer den Begriff schon mal gehört? Mal eine kleine Abfrage. Okay. Genau, jetzt zur Geschichte der Frauenbewegungen. Links kennen bestimmt alle, ist in jedem Geschichtslehrbuch drin, das ist die Deklaration der Menschenrechte. Könnte jetzt auch gesagt werden, ein bisschen falsch übersetzt, weil ja auch im Französischen, da steht halt Deklaration, die droit de l'homme, und l'homme ist eben, kann der Mensch, ist aber auch der Mann sein. Und eher ist es so, dass es schon eher für den Mann ist, denn diese Menschenrechte sind gut, war eine tolle Sache in der Zeit auch. Galten aber eben nicht für Frauen. Also Frauen wurden da konsequent nicht mitgedacht und diese Menschenrechte waren einfach nur für Männer, also von Männern gemacht, auch für Männer. Und deswegen habe ich auf der linken Seite die Deklaration der Rechte der Frau und der Bürgerin abgebildet, zu der ich jetzt gleich komme. Okay. Also, so ein bisschen, also zumindest für europäische Verhältnisse, kann man davon ausgehen, dass Frauen angefangen haben, so zum ersten Mal versucht haben, politische Forderungen auch offen zu artikulieren und offen zu formulieren, während der Französischen Revolution. Das Ding ist, wenn einmal so eine Revolution am Gange ist, ist es ja auch gut, zu versuchen, ein paar Dinge gleich mit diesem Aufwasch zu erledigen. Das hatten einige Frauen auch gedacht, dass das so funktioniert, und hatten revolutionäre Frauenclubs und Frauensalons gegründet, weil sie dachten, jetzt haben wir auch die Möglichkeit und die Chance, uns zu artikulieren, politische Forderungen zu stellen und unsere Sache zu artikulieren. Deswegen gab es auch 1789 den berühmten Marsch der Pariserinnen. Da sind schätzungsweise 10.000 Frauen nach Versailles gelaufen und haben einmal gegen Hunger protestiert. Das Ganze war ja auch eher eine Hungerrevolte, die dann sehr viele Ausmaße genommen hat. Und haben auch politische Forderungen an die Königsfamilie gestellt. Also das war zum ersten Mal in dem Sinne, dass Frauen in dieser Masse offen politische Forderungen gestellt haben an die Königsfamilie, an die damals politische Herrschaft. Und wie gesagt, Es gab diese revolutionären Frauenclubs, die wirklich in ihren Forderungen radikal waren, nämlich eine ganz klare Gleichberechtigung von Männern und Frauen und auch eine aktive Teilhabe an jeglichen politischen Aktionen und auch am Militärdienst. Dann war es so, diese Frauenclubs wurden sehr schnell verboten, das ging ziemlich fix und durften dann, und Frauen sind sozusagen auch wieder an ihren ursprünglichen Ort, Familie, Herd und so weiter zurückgeführt worden. Also durften auch nicht mehr politisch auftreten. Welche sind ursprünglich? Na, wie es vorher war in der Gesellschaft sozusagen. Also nicht ursprünglich von so ist es gewesen. Das ist einfach so, wie es ist. Nein, ursprünglich in dem, wie es vor der Revolution war. Deswegen ist auch Olympe de Gouges, die nämlich diese Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin formuliert hat und publiziert hat, geköpft worden. Weil das ja nicht geht sozusagen, dass eine Frau diese Forderungen aufstellt. Und sie hat sich eben ganz bewusst genau an diesen Menschenrechten orientiert, weil eigentlich ja Sinn und Zweck war, alle Menschen von dieser feudalen Herrschaft zu befreien. Und darunter zählen ja dann auch Frauen. Dass dem aber nicht so war, hat sie versucht klarzumachen und ist dafür eben geköpft worden. Also auch in der Aufklärung, auch in der ganzen Literatur der Aufklärung, Rousseau zum Beispiel, immer wieder davon ausgeht, die Frau ist das Passive und der Mann ist das Aktive. Also da gab es auch ganz klipp und klar so eine Rollenzuweisung und eine Rollenzuschreibung. Genau, von Autoren der Aufklärung. So. In Deutschland war es so, dass sich 1848, während auch dieser Revolution Tage, demokratische Frauenclubs gegründet haben, die ebenso versucht haben, ihre politischen Forderungen zu stellen und sich sehr auf eine Demokratie bezogen haben, die ja mitunter auch versprochen hat, dass die Frau als Bürgerin mit an diesem Gesellschaftssystem partizipieren kann. Genau, also auch August Bebel, einer der wenigen Männer, die sich auch dafür eingesetzt haben, die Frauenfrage nicht so, wie es viele Genossen gemacht haben, nur so als Nebenwiderspruch abzutun. Das heißt, wenn die Revolution vorbei ist und wir alle Ziele erreicht haben, also den Sozialismus und den Kommunismus erreicht haben, dann die Frau ja sowieso befreit ist. Also da müssen wir uns ja gar keine Gedanken mehr darüber machen. Sondern er hat gesagt, wir müssen die Frauenfrage als eine soziale Frage betrachten. Das heißt also als ein Problem, wofür eine Gesellschaft verantwortlich ist. Und so muss es auch jetzt schon behandelt werden. Also er hat sich auch ziemlich stark für das Frauenwahlrecht eingesetzt. Ja. So eine bekannte Person ist Hedwig Dohm. Sie war eine der ersten radikalen Feministinnen, die sehr, sehr viel publiziert hat, die aktiv an politischen Prozessen partizipiert hat und ganz viel rausgebracht hat. Und ich habe mal, es gibt zwei sehr schöne Zitate von ihr. Man muss ja überlegen, ne? Hedwig Dohm von 1831 bis 1919. Das erste Zitat zur Mutterschaft. Aber es heißt doch, die Frau soll im Kinde und im Gatten aufgehen. So sonderbar, so widersinnig, dass ich mit meiner eigensten Individualität in meinen Kindern aufgehen soll. Aber meine Kinder, mein Gatte, sie sind doch ganz anders als ich. Mein Ich ist doch gar nicht in ihnen. Wo ist es denn nun, wenn nicht in mir? Also ich finde das sehr faszinierend, dass es auch so wenig bekannt ist, würde ich mal behaupten, was Hedwig Dohm da schon publiziert hat, dass sie sich schon eindeutig mit Mutterschaft auseinandergesetzt hat und eben auch mit dieser Individualität, also auf ihre eigene Individualität gepocht hat. Und es gibt noch ein sehr interessantes Zitat von ihr bezüglich, was ist natürlich am Geschlecht. Das geht los mit Herrenrechter. Dazu muss man sagen, dass sie von den Herren, von den Männern damals als Frauenrechterin beschimpft ist. Also Frauenrechterin war zur damaligen Zeit, zu ihrer Zeit, ein Schimpfwort. Das wurde halt diffamierend Frauen gegenüber benutzt, die sich politisch aktiv eingebracht haben. Dazu sagt sie, unsere Herrenrechtler pflegen in der Hauptsache die Minderwertigkeit der Frau auf ihre Natur zurückzuführen. Die Natur des Weibes und die Natur des Mannes. Ist der Mann von heute etwa ein natürliches Produkt der Schöpfung, nicht etwa so wie die Frau ein durch bestimmte soziale Bedingungen historisch gewordenes? Also ich finde, sie geht hier schon stark auch auf diesen, naja, zur Frau, also als Frau wird man nicht geboren, sondern zur Frau wird man gemacht. Also sie geht auf eine gewisse Art und Weise schon auf den Konstruktionscharakter ein und widerschreibt oder widerspricht einer angeblichen Natürlichkeit von Mann und Frau. Gut, geht nicht dumm. Genau, Kurz noch, ähnlich wie Hedwig Dohm hat auch Clara Zetkin, die glaube ich ja wahrscheinlich ein Bekannter ist, auch die Frauenfrage mit der sozialen Frage in Verbindung gebracht, hat auch gesagt, die Frauenfrage kann jetzt hier nicht als Nebenwiderspruch abgetan werden, sondern sie muss jetzt auf den Tisch, und sie hat sich eben auch für die Teilnahme von Frauen an politischen stark eingesetzt und auch für das Frauenwahlrecht. Beide haben sehr stark wiederum auch immer diese Unterscheidung, die natürlich damals wie heute auch up to date war, in die Frau ist das Passive und der Mann ist das Aktive, darum widersprochen und entgegengesetzt. Genau. Und in der Literatur wird immer auch so ein bisschen unterschieden zwischen der radikalen Feministin zur damaligen Zeit und der bürgerlichen Frauenbewegung. Die bürgerliche Frauenbewegung hat eher von solchen Forderungen wie Frauenwahlrecht und auch aktive Teilhabe zum Beispiel am Militärdienst oder an anderen politischen Aktivitäten abgesehen und eher darauf gebaut, dass Frauen den Zugang zu der Ressource Bildung bekommen, dass Frauen sich also bilden können, was der damaligen Zeit ja auch nicht so gängig war. Und da konnten sie durchaus Erfolge erzielen. Also die Leute haben auch die Frauen haben auch zusammengearbeitet. Das war jetzt nicht eine klassische Trennung zwischen diesen beiden Blöcken. Wann wurde das Wahlrecht schließlich durchgesetzt? 1919 in Deutschland. Ich habe es sogar aufgeschrieben. Gut. Ja, was aber auch wichtig ist, also es wurde immer wieder versucht, sich auch zu vernetzen. Also internationale Frauenkongresse haben stattgefunden, darunter ein wichtiger in Berlin. Dass also die verschiedenen Frauenbewegungen, die besonders stark in den USA, in Großbritannien und in Europa waren, miteinander ins Gespräch kommen, vernetzen und eben für ihre gemeinsame Sache kämpfen. Die Probleme waren ja mitunter oder sind ja ähnlich gewesen. Wie gesagt, ganz wichtig wurde zu einem gewissen Zeitpunkt, also besonders vor dem Ersten Weltkrieg, die Auseinandersetzung mit dem Frauenwahlrecht, dass Frauen also die Wahl, also das Recht haben, passiv-aktives Wahlrecht, also einmal, dass sie das Recht haben, Menschen wählen zu dürfen und dass sie sich selbst wählen lassen dürfen. War vor dem Ersten Weltkrieg ein ganz starker Kampf. Der erste Begriff ist jetzt Englisch, ich lese ihn jetzt nicht, ich kann ihn nicht aussprechen. So wurden die Frauen damals bezeichnet, die sich in England und den USA für das Frauenwahlrecht eingesetzt haben. Das war mitunter aber auch wieder ein Schimpfbegriff, weil sich darüber lustig gemacht wurde. Die Frauen haben diesen Begriff dann für sich selbst aber auch übernommen und sich selbst so genannt. Genau. Es gab dann natürlich einen Bruch mit dem Ersten Weltkrieg. Es gab einen Versuch während des Ersten Weltkrieges, sich nochmal in Den Haag zu treffen und eine Deklaration für den Frieden in die Welt zu setzen. Das ist nicht ganz so stark aufgenommen worden. Und die internationale Zusammenarbeit und generell auch die Frauenbewegungen und die Frauenvereine sind eher so ein bisschen zusammengebrochen. Mitunter auch viele in den nationalen Taumel der verschiedenen Länder in den Klang mit eingegangen sind, sozusagen. Also der Internationalismus dann so ein bisschen verloren gegangen ist. 1919 war der Erste Weltkrieg ja dann bekanntlich zu Ende, 1918. Der Feminismus danach dann so ein bisschen als Wohlfahrtsfeminismus bezeichnet wird, bis dann zum Zweiten Weltkrieg, da viele Frauen, auch Frauenvereine, besonders auch in Deutschland, sich dann auf ihre Rolle konzentriert haben und verstärkt haben, die sie im Ersten Weltkrieg ausgeführt haben. Das heißt, die Pflege von Kranken, die Pflege von Waisenkindern und eher so Aufgaben, die während des Krieges zukommen, die dann auch angenommen wurde. Genau. Es gab dann die Weimarer Republik, die auch eine Verfassung sich gegeben hat, in der dann aufgenommen wurde, Männer und Frauen sind grundsätzlich gleichberechtigt oder haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Und das ist halt witzig, weil wenn man sich das durchliest, klingt der Satz ja erstmal ganz gut. Ich bin jetzt kein Experte, was Jura betrifft, aber der Satz oder das Wort grundsätzlich heißt, das muss nicht immer so sein. Also das kann schon so sein, aber das muss jetzt nicht immer so sein. Das heißt, dieser Satz eigentlich ein bisschen irrelevant ist, weil er es auch einschränkt. Also es ist schön, dass er da steht, sieht gut aus auf dem Papier, aber grundsätzlich heißt nicht, das muss immer so sein. Seit wann gab es denn? Hat jemand Ahnung, wann die Weimarer Verfassung? 1919, glaube ich auch. Ja. Also das ist auch aufgrund von Frauenbewegungen in die Verfassung mit aufgenommen worden. Ah ja, noch eine spannende Sache. 1918 haben die Arbeitgeber und die Gewerkschaften sich darauf geeinigt, dass die Frau wieder in ihren Bereich zurückkommt. Das heißt, der Bereich des Hauses und der Familie. Also Frauen haben ja sehr viel gearbeitet, auch in der Kriegsproduktion gearbeitet. Und das hat den Männern dann doch ein bisschen Angst gemacht und es gab dann ein Abkommen zwischen den Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften, dass die Frau wieder nach Hause geht und die Männer wieder an die Werkbank. Ja, interessant ist dazu dann auch nochmal, dass auch immer schon während den ganzen Frauenbewegungen und den Gruppen es einige wenige gab, die sich vor dem Ersten Weltkrieg auch den Themen Antisemitismus angenommen haben, sich damit beschäftigt haben oder auch völlig marginalisiert aber mit der Thematik Homosexualität. Also das war auch bis in die 80er Jahre rein, haben auch radikale Feministinnen davon geschrieben, dass es eine Gefahr ist, dass die Lesben eine Gefahr sind für die Frauenbewegung. Also das wird dann schon mal marginalisiert. Dennoch gab es ein paar wenige, die das gemacht haben. Genau, vom Zweiten Weltkrieg, der Bund Deutscher Frauenvereine hat sich dann 1933 freiwillig aufgelöst. Der Druck der Nationalsozialistinnen war zu stark. Und es kam halt von einigen Feministinnen, eigentlich von allen vom jüdischen Frauenbund, zu Verfolgungen, Inhaftierungen und Tötungen. Genau. Jetzt natürlich also Frauenbewegung im NS gab es ja natürlich nicht mehr und das hat trotzdem einiges passiert, aber das spare ich jetzt mal aus und wir machen jetzt weiter beim Grundgesetz, was ja auch immer in der Schule so schön behandelt wird. Und da gibt es ja die Väter des Grundgesetzes und ich habe immer gedacht, okay, das waren dann Väter, nur Männer halt, die das Grundgesetz gemacht haben. Es gab aber auch Mütter, die werden auch Mütter des Grundgesetzes bezeichnet. Das sind vier Frauen gewesen. Also es waren vier Frauen und 61 Männer, die im Parlamentarischen Rat tätig waren. Der ist vom Alliierten Kontrollrat eingesetzt worden und sollte eine Verfassung für die neuen Westteil sozusagen ausarbeiten. Das Grundgesetz, was ja dann 1949 verabschiedet wurde. Und nur aufgrund der Tatsache, dass Elisabeth Selbert wie eine Verrückte dafür gekämpft hat, dass dieser Satz reinkommt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ist es auch passiert. Das ist nie von diesen Männern vorgesehen worden, so einen Satz aufzunehmen. In keinster Art und Weise. Ein paar haben gesagt, gut, wir nehmen den aus der Weimarer Verfassung mit diesem grundsätzlich. Und sie hat vehement dafür gekämpft, auch sehr öffentlich sehr stark gekämpft, dass grundsätzlich gestrichen wird und drinnen steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und nur deswegen steht das drin, aufgrund des Kampfes von Elisabeth Selbert. Die aber dann selbst auch gesagt hat, na klar, jetzt haben wir das im Grundgesetz stehen, was ja auch in dem Sinne bindend ist, aber es gibt ja noch das bürgerliche Gesetz, es gibt auch ganz viele andere Gesetze und da sah die Geschichte natürlich anders aus. Also da waren ja bis in die 70er Jahre durfte der Ehemann darüber entscheiden, ob die Frau jetzt arbeiten geht und so weitere Geschichten. Also da sah es ja anders aus und Frauen waren eindeutig auch nach dem Gesetz noch diskriminiert und benachteiligt. Allerdings war es trotzdem wichtig, meines Erachtens diesen Satz aufzunehmen. Und ist halt mir gelungen. So, die 50er und auch Anfang der 60er Jahre sind das goldene Zeitalter der Heirat, der Hochzeit und so weiter, so werden sie genannt, weil ganz viele Leute sich wieder in das Private zurückgezogen haben und Familien gegründet haben und 80% der Pärchen haben geheiratet, das war ein ziemlich hoher Teil und eher wieder eine ganz klassische Rollenaufteilung auch zustande kam. Ab den 1960er Jahren, also Mitte bis Ende der 1960er Jahre, hat sich eine neue Frauenbewegung konstituiert, die sich bewusst als autonom und unabhängig verstanden hat. Also die unabhängig von irgendwelchen Gewerkschaftskontexten oder Parteienkontexten sich zusammengefunden haben und versucht haben, Politik zu betreiben. Und ab da kann man auch ungefähr sagen, dass auch im Deutschen der Begriff Feminismus immer stärker in den politischen Diskurs eingeführt wurde, der davor eigentlich so gar nicht so stark vorhanden war. Also die sogenannte 1868er Bewegung, die ist ja bekannt, da ist ja auch viel passiert und die Genossen waren der Meinung auch, die Frauenfrage, die Artikulation von Frauen, das ist ein Nebenwiderspruch. Also das müssen wir jetzt auch nicht so auf die Agenda setzen, es gibt wichtigere Sachen. Und deswegen kam es zur Gründung von sogenannten Weiberräten, die sich so genannt haben, waren besonders in den Großstädten sehr aktiv, die eben genau gesagt haben, nein, Pustekuchen, das ist kein Nebenwiderspruch, sondern es ist einfach mal eine soziale Frage und das ist eine politische Frage und so wollen wir die auch artikulieren. Wir werden als Frauen diskriminiert, sei es von euch als Männern oder sei es seitens des Gesetzgebers oder anderer Geschichten und das wollen wir auch artikulieren. Und das war eine ziemlich radikale Bewegung, die sich auch bewusst dann von dieser 68er Bewegung abgespalten hat und nicht alleine, aber auch unabhängig davon eben agiert hat. bekannt war dann das Engagement gegen den Paragraphen 218, der am Anfang noch Abtreibungsparagraph und jetzt Schwangerschaftsabbruchparagraph hieß. Da war ein Auslöser eine Kampagne 1970 meines Erachtens in Frankreich. Das ist das Bild da oben vom Nouvel Observateur, wo viele französische intellektuelle Frauen bekannt haben, ich habe abgetrieben und das sozusagen öffentlich dargestellt haben, um endlich davon wegzukommen, dass darüber nicht gesprochen werden darf und wenn eben das Ganze skandalisiert wird. Also das waren zum Beispiel Simone de Beauvoir ist damit öffentlich aufgetreten, Catherine Deneuve, bekannte Schauspielerin aus Frankreich und auch Schriftstellerin und so weiter. Deswegen gab es dann auch im Deutschen, jetzt habe ich vergessen, ob es im Stern oder im Spiegel war, ich glaube es war im Stern, auch eine genauso eine öffentliche Kampagne, wo mehrere Frauen, die aus dem öffentlichen Leben und aus dem nicht öffentlichen Leben offen bekannt haben, die haben abgetrieben und das damit thematisiert haben. Das war also eine sehr spannende Geschichte, wurde sehr stark darüber diskutiert. Gut, es kam dann zur Gründung von sehr vielen autonomen Frauenzentren, zu Frauenverlagen, feministischer Literatur, Beratungsstellen und so weiter. Also der Organisationsgrad, die Infrastruktur hat dann 60er, 70er Jahre für Frauen sehr stark, besonders in den Großstädten, zugenommen. Kurz noch was zur ostdeutschen Frauenbewegung. Also eigentlich hätte es sie ja nicht geben müssen, ne? Weil im Osten war ja alles okay. Frauen waren ja gleichberechtigt und die Frau hat ja auch gearbeitet. Dennoch haben sich Frauen informell in Gruppen gefunden, weil sie natürlich festgestellt haben, die ganze Geschichte ist nicht so, wie sie uns versprochen wurde oder auch erzählt wird. Und es kam zur Gründung von informellen Gruppen, besonders ab den 1980er Jahren, die ungefähr so in drei Richtungen unterschieden werden können. Es gab Lesbengruppen, auch starkes großstädtisches Phänomen, die auch eindeutig feministische Positionen bezogen haben und eine Kritik seitens der Gesellschaft geübt haben. Es gab sogenannte Friedensgruppen, das waren also Frauen, die versucht haben, gegen das SED-Regime eine Kritik zu formulieren. Und es gab, was gab es noch? Kirchliche Frauengruppen. Also die Kirche hat ja eine sehr große Rolle gespielt bei der Widerstandsbewegung in der DDR und es gab kirchliche Frauengruppen auch, die sich nur als Frauen getroffen haben, artikuliert haben. Also es gab durchaus eine ostdeutsche Frauenbewegung, die auch sehr wichtig war. Danach ist versucht worden, 1990 die beiden Frauenbewegungen, die ostdeutsche und die westdeutsche sozusagen zusammenzuführen, ist aber so ein bisschen gescheitert, was des Öfteren damit in Verbindung gebracht wird, dass gesagt wird, okay, im Westen, also die ostdeutsche Frauen hatten den Eindruck, dass sie jetzt bevormundet werden und auch ostdeutsche Frauen sich eher ihre Autonomie, ihre Freiräume gerade im Privaten geschafft haben. Also eher nicht so draußen im Öffentlichen, am Arbeitsplatz und so weiter diese Kritik formuliert haben, sondern eher im privaten Raum das geschafft haben und von westdeutschen Frauen ja auch genau dieser private Bereich dann angegriffen wurde, den ostdeutsche Frauen aber da noch verteidigt hatten, so ungefähr. Genau. Ja, wie gesagt, das ist alles ineinander verzahnt und das ist auch alles, baut das nicht aufeinander auf und ist irgendwie abgeschlossen. Das hatte ja alles miteinander zu tun. Also hier nochmal ein schönes Zitat von Simone de Beauvoir. Wenn ich die Worte Frau oder weiblich anwende, beziehe ich mich begrifflicherweise nicht auf irgendeinen Archetypus. Also wo sie auch nochmal sagt, gegen eine Natürlichkeit anschreibt, von weiblich oder von Frau sein, die es gibt, sondern eher auch als Artikulation für einen politischen Kampf. Das Ganze ist ein Zitat aus dem Buch Das andere Geschlecht, was 1949, also noch vor der sogenannten Neuen Frauenbewegung, die ab 1970 ungefähr genommen wird, erschienen ist. Und dieses Buch hat natürlich eine ganz krasse Wirkung gehabt auf diese neue Frauenbewegung oder Frauenbewegungen und hat bis heute eine ganz starke Wirkung und wird auch bis heute sehr stark rezipiert. Gut, um mal so analytisch auf dieser Folie auch eine Grenze zu ziehen, kann so ein bisschen gesagt werden, okay, Anfang des 20. Jahrhunderts war doch größtenteils die Sichtweise eher so, die Biologie bestimmt das Geschlecht. Also Biologie ist Schicksal. Es geht halt nicht anders. Es gibt Männer und Frauen. Und es gibt Männer, und deswegen gibt es auch Männerrollen. Und es gibt Frauen, deswegen gibt es auch Frauenrollen. So. Und die müssen eben nur, die Frau muss quasi nur dem Mann ermöglichen werden. Ja. Wie gesagt, was ich gerade meinte, das andere Geschlecht ist noch vor der sogenannten neuen Frauenbewegung entstanden. Ich glaube, da ist ein Fehler, heißt das? Heißt das La Deuxième Sexe? Da haben wir einen tollen Fehler drin bei Döschen und eigentlich ohne dieses I geschrieben. Und Tio heißt ja aber Gott. Da haben wir es. Als Übersetzung, aber. Stimmt doch alles. Okay, also der Gott. Der hat dann doch wieder die Hand drin. Das heißt Le Deuxième Sexe, ne? Im Französischen das zweite Geschlecht. Und im Deutschen heißt es übersetzt das andere Geschlecht. Genau. Da gibt es ja diesen berühmten Ausspruch, den ja wahrscheinlich alle schon gehört und gelesen haben, der auch immer wieder zitiert wird: Man wird nicht als Frau geboren, man wird es. Sie setzt sich in dem Buch ganz stark auch so mit Geschichte, mit Mythe der Frau auseinander, was auch so in Geschichtserzählungen bisher basiert ist, woher gewisse Dinge so kommen. Und besonders schreibt sie sehr stark gegen die Mutterrolle und auch Ehe an. Also es gibt für sie keinen Mutterinstinkt, sowas ist einfach nicht vorhanden. Und sie sagt eindeutig, dass die Verschiedenheit der Geschlechter ist nicht naturbedingt, sondern der ist kulturbedingt. Das heißt, die kulturellen Einflüsse wirken darauf, wie diese Geschlechter entstehen. Genau, und also dieses Buch hat sehr stark für Foucault gesorgt. Meines Erachtens einen sehr großen Einfluss bis heute auf verschiedene Theorien. Also wir kommen dann noch zu Butler. Butler bezieht sich auch immer ganz oft auf Simone de Beauvoir. Moment, ich muss gucken, ob ich noch was sagen würde. Ja, dann ging es ja so ein bisschen los, dass Leute gesagt haben, ach nee, die Natürlichkeit ist wahrscheinlich doch nicht ganz so gegeben und da spielen noch viele Dinge doch mal eine Rolle. Und es war in den 1970er Jahren, kam es auf, Geschlecht doch als Konstrukt zu betrachten und der Hauptaugenmerk lag aber dabei auf die Sozialisation, besonders auf die frühkindliche Sozialisation. Das heißt also ganz nach Beauvoir, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht, man wird es in der frühen Sozialisation, also was bekomme ich für Spielzeug, was bekomme ich für Klamotten, wie werde ich angesprochen. Also ich bin oft als Rabauke angesprochen worden, habe mich aber, als ich dann schon darüber nachdenken konnte, gar nicht so gefühlt, weil ich war nie ein Draufgänger. Aber egal, weil ich war ja ein Junge. Und das Mädchen ist natürlich, hat Barbie, rosa und ist ganz lieb immer. Ganz lieb. Also lieb, auch wieder passiv, macht nicht so schlimme Dinge wie der Junge. Und das war der Hauptaugenmerk so. Also wie ist diese frühkindliche Erziehung, wie wirkt die auf Menschen ein und setzt sie dann in ihren Geschlechtern fest? Und dann eben dann die Frau. In den 1980er Jahren wurde dann der Fokus wiederum, also damit wurde dann nicht gebrochen, sondern es ging halt weiter, dass gesagt wurde, na gut, wir haben ja eine alltägliche Interaktion. Das heißt, wir alle haben irgendeine Performance. Wir bewegen uns, wir haben Klamotten an, wir bewegen uns in Räumen, wir haben ein gewisses Redeverhalten. Wir heben unsere Stimme oder wir heben sie nicht in gewissen Augenblicken. Das heißt, wir stellen unser Geschlecht eigentlich auch alltäglich her. Im Alltag wird permanent unser Geschlecht wiederhergestellt. Das war dann dieses Konzept des Doing Gender. Also nicht, das Gender ist jetzt da und damit kann ich nichts mehr machen, sondern ich selbst bin auch beteiligt, das aufrechtzuerhalten. Das in einer gewissen Art von Performance immer wieder neu zu bauen. Also ist dann ruhig auch Veränderung drin, aber ich stelle es auch schon noch her. Genau. Also das ist dann so ab den 80er Jahren aufgekommen. So, dann gibt es ja noch immer die Begrifflichkeiten des Gleichheits- und Differenzfeminismus. Runtergebrochen, der Gleichheitsfeminismus eben besagt, es gibt eine Egalität zwischen Männern und Frauen. Es gibt da keine Unterschiede. Männer und Frauen sind, was auch körperliche Gegebenheiten betrifft, eigentlich gleich. Sie müssen halt nur, es muss nur anders damit im Umgang gefunden werden. So. Also Simone de Beauvoir kann auch als Gleichheitsfeministin bezeichnet werden. Und es gibt da auch ein schickes Zitat aus ihrem Buch. Seite 26, falls jemand nachlesen möchte. Das Dasein in der Welt schließt unerbittlich die Tatsache eines Körpers ein, der gleichzeitig ein Ding auf der Welt und ein Gesichtspunkt auf diese Welt ist. Es ist dabei aber nicht erforderlich, dass dieser Körper diese oder jene besondere Bauart hat. Also na, egal, ob ich den männlichen oder weiblichen Körper habe, er ist ein Ding in dieser Welt und damit kann ich irgendwie tätig werden. Dann gibt es die Meinung, also so Differenz, der als Differenzfeminismus bezeichnet wird, mitunter aber auch Leute damit diffamiert werden, als Differenzfeministinnen oder Feministen bezeichnet werden, die davon ausgehen, okay, Frauen sind anders als Männer. Die Person da unten ist besonders eine Vertreterin des Differenzfeminismus, die nämlich sagt, die Frau sie kann die Kinder bekommen, also sie ist die Mutter. Und sie bezieht sich dabei ganz stark auf die Mutterschaft, dass der Mann nicht nachvollziehen kann und versucht daher eine weibliche Identität herzustellen. Also eine weibliche Identität, die ein Mann nicht haben kann. Und wie gesagt, zieht da eben auf das Muttersein ganz stark ab. Und deswegen eben sagt, also sie sagt schon, Frauen sind an und für sich unterschiedlich. Das, was sie aber als gemeinsam macht, ist ihr Muttersein. Und deswegen ist es wichtig, auf dieses Muttersein, ich vermute, damit werden dann ganz viele positive Dinge auch in Verbindung gebracht, damit müssen wir arbeiten. Und das müssen wir dann benutzen, weil das macht uns anders als die Männer, die das nicht haben, die so nicht. Geht sie denn davon aus, dass das sozusagen ganz Frauen-Identitätsbildnis Ding ist, was Männer nicht haben? Weil gibt es sozusagen zwar Frauen, aber Männer nicht so wirklich? Oder sind Männer halt dann nur in Abgrenzung von Frauen zu denken? Nee, Männer gibt es für sie schon. Also Männer sind da, aber die haben eben das nicht, was sie. Also sie haben eine männliche Identität. Und die Frauen haben eine weibliche Identität. Und die männliche bildet sich aber nur durch das nicht vorhandensein dieses Mutterschutzes. Das weiß ich nicht genau. Also im Prinzip kann es, also wenn man das aber so jetzt mal sieht, wenn sie sagt, das macht Frauen besonders, dann grenzt du ja, die das halt nicht können, sind dann halt Männer. Genau, das grenzt man davon ab. Genau, das war auch so im Ende der 80er Jahre. Da gab es dann eine starke Kritik, dass eben gesagt wurde, nee, an diesem allgemeinen Subjekt Frau, das ist zu wenig differenziert. Da ist sie, Judith Butler, die ja auch sehr stark immer rezipiert wird. In den Anfang der 90er Jahre ist dann der sogenannte dekonstruktive Feminismus aufgekommen. Also ich glaube 1991 ist die Bibel, der Queer Studies erschienen, Gender Trouble. Jetzt habe ich vergessen, wie ist es im Deutschen? Gender Trouble? Das Unbehagen der Geschlechter. Der Geschlechter des Geschlechts? Der Geschlechter. Das Unbehagen der Geschlechter. Erschien ist und das hat stark für Furore gesorgt, weil sie eben sehr viele Thesen stellt und sehr viele Dinge beschreibt, die so bisher nicht da waren oder mitunter in diesem damaligen Diskurs eben nicht vorhanden waren. Das Ganze wird auch als linguistischer Konstruktivismus betrachtet, weil sie bezieht sich auch immer ganz stark auf Michel Foucault, die eben gesagt haben, der Diskurs, also die Sprache, das Wort, die konstruieren und stellen ganz viele Dinge überhaupt erstmal her. Das heißt, unser Körper wird anhand von Diskursen, anhand von Sprache konstruiert, festgesetzt und markiert. Und da gibt es jetzt bei ihr, das ist jetzt ein bisschen unschön pädagogisch, weil jetzt erkläre ich das, was ganz unten steht, so eine Art Denkbild, Performativität heißt das Ganze. Performation kann es auch genannt werden. Das heißt, wie kommt es denn dahin? Also irgendwie müssen wir ja dahin kommen, dass ich jetzt hier vorne als Mann stehe. Und das sagt sie, es gibt ja ganz viele Zitate. Also also meine Mutter hat mich auf die Welt gebracht und ihr wird gesagt, sie haben einen Junge. So, da geht's los. Bei mir gab es noch keinen Ultraschall, deswegen ging es auch wirklich erst da los, da haben sie das erkannt. Ein Junge. Und dann ging es eben los die ganze Zeit. Okay, mir wurde immer wieder gesagt, du bist ein Junge, du bist ein Junge, du musst das so und so machen, so und so machen. Und irgendwann nehme ich eben auch diese Identität an, ich bin ein Junge. Und deswegen handle ich jetzt so, deswegen rede ich so, deswegen bewege ich mich so. Das heißt, es gibt Zitate. Zitate für Frauen und Männer. Und diese werden immer wieder gesagt, immer wieder bam, bam, bam, bam. Und dadurch sie immer wieder gesagt werden und auch eine Geschichte haben und schon irgendwie ganz, ganz lange da sind, ist es irgendwann so, dass diese Körper, dass dieses Mannsein und Frausein als natürlich erscheint. Also uns erscheint es jetzt so, wie, das kann ja gar nicht irgendwie konstruiert sein, sondern ich merke mich ja auch. Also muss ja irgendwas Natürliches da sein. Diese These hat sie aufgestellt in Gender Trouble, dass sie eben gesagt hat, jetzt kurz noch was zu einem lesbischen Feminismus. Ich hatte es ganz am Anfang auch vorhin schon erwähnt. Es war so, dass zum Beispiel Lesben in der erst anfänglichen Frauenbewegung gar keine Rolle gespielt haben und dann eher auch als eine Gefahr wahrgenommen wurden. Da gesagt wird, nein, erstmal müssen wir für uns Frauen unsere Ziele formulieren, unsere Ziele durchzusetzen und auch zu erreichen. Und da ist das eher störend. Das könnte nämlich zum Beispiel die Männer, die heterosexuell sind, könnte die irgendwie stören, könnte Angst machen. Also ich habe gestern nochmal so ein Zitat von einer Person gelesen, ich habe ihren Namen jetzt leider vergessen, die in den 80ern ein Buch rausgebracht hat, wo genau das drinne steht. Sie hat das dann als lila Gefahr bezeichnet. Und daraufhin hat sich aber eine Gruppe gegründet, die sich genau lila Gefahr genannt hat. Also es ist auch mitunter mal sehr interessant, wie gewisse Begriffe entstehen. Lesben eher da keine Rolle gespielt haben und dann immer das ein bisschen ambivalent ist zwischen Homo-Befreiung und Frauenbewegung. Diese Homo-Befreiung ist so 1968 entstanden, als es in Stonewall Inn in New York in dieser Tunkenkneipe die Aufstände gab und Leute sich zum ersten Mal radikal mit radikalen Mitteln gegen diesen Polizeirazzien, die da eigentlich wöchentlich, monatlich und so weiter stattgefunden haben und sehr brutal waren, gewehrt haben. Gab es dann danach eine Gay Liberation Front, nannte die sich, eine Homo-Befreiungsbewegung, die versucht hat, eben Schwule und Lesben zusammen in Kampf zu führen und für Rechte einzustehen und auch politisch dagegen anzukämpfen, ne, wie heteronormativ die Welt ist. Und für Lesben ist das, wie gesagt, eine Ambivalenz. Haben sie bei dieser Homo-Bewegung mitgemacht, war es so, dass weiße, schwule Männer da eine Dominanz ausgeübt haben und mitunter auch wiederum Frauen diskriminiert haben. Und bei der Frauenbewegung eben so war, dass gesagt wurde, nee, das mit den Lesben können wir jetzt auch erstmal nicht gebrauchen, also sie ein bisschen immer außen vor waren. Und das immer so eine Ambivalenz ist. Es gibt noch ein schönes Zitat. Zwei Zitate. Ein schönes Zitat, wo es nochmal darum ging, okay, wie war es denn in der Frauenbewegung mit dem Lesbischsein, ist von Abbott and Love. Als die Frauenbewegung sich Anfang der 60er Jahre ihren Weg bahnte, war die Haltung gegenüber Lesben innerhalb und außerhalb der Bewegung praktisch die gleiche. Also ob sie sind diskriminiert wurden innerhalb der Frauenbewegung und sie sind auch außerhalb der Frauenbewegung diskriminiert worden. Und jetzt richten sich, oder haben sich zwei lesbische Frauen, haben sich an schwule Männer gerichtet, an die Homo-Befreiungsbewegung da. Die Diskussion über Homosexualität und Feminismus bietet euch die Gelegenheit, euch eurer Rolle als Männer in einer patriarchalen Gesellschaft zu stellen und zu erkennen, wie euer Sexismus uns Lesben unterdrückt. Also sie eindeutig sich als lesbische Subjekte an die Subjekte der Männer gewandt haben, dass die über ihren Sexismus den Lesben gegenüber reflektieren. Die sogenannte Gay Liberation Front war aber immer von Männern, weißen schwulen Männern, größtenteils dominiert. Gut, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gesprochen habe oder wie schnell das war. Am Ende noch ein Zitat von Bell Hooks. Ich lese nicht so gerne Englisch, lese ich einfach mal durch. Ich finde es ganz gut. Also sie versucht, das ist ein sehr interessanter Text von ihr, sie versucht so ein bisschen zu definieren, was heißt das denn Feminismus und was kann denn Feminismus auch noch bedeuten. Also da unter ja auch viel die Rede ist von Postfeminismus oder wir brauchen den Feminismus auch gar nicht mehr und so viele Begriffe, dass sozusagen so eine kleine Antwort auf diese ganze Sache ist. Und Bell Hooks ist eine Schwarze, die sozusagen auch nochmal dafür plädiert, andere Kategorien mit zu denken innerhalb des feministischen Kampfes wie Race, Class oder Handicap. Okay, das war's. Deswegen ist vielen Dank da unten.